folget Gott und seinem Trieb, das ist die rechte Bahn, die führt durch Gefahr auch endlich in das Kanaan. Und durch von ihm geprüfte Lieb auch an sein heiliges Altar und bindet Herz und Herz zusammen.